Ja, liebe Gemeinde, ich wünsche euch allen frohe und gesegnete Weihnachten. Wenn ich sage, liebe Gemeinde, habe ich so den Eindruck, es ist nicht die ganze Gemeinde, die heute da ist. Und das ist fast üblich an Weihnachten, ja, an Heiligabend. Hoffentlich mit einigen Verwandten und Bekannten, die auch so gerne die Weihnachtsbotschaft hören, einmal im Jahr. Ja, ich habe einen ganz herzlichen Gruß mitgebracht von Ehepaar Mattis, also die Älteren von uns werden die noch kennen aus Asendorf. Da haben wir heute übernachtet, haben gestern mit ihnen ein bisschen Weihnachten gefeiert und so waren wir Schneverding schon ganz nah heute Morgen. Ja, braucht nur mal eben meinen üblichen Dienstweg, den ich 3 Jahre fast blind, wenn Nebel war. Ich erinnere mich sehr lebhaft an ganz, ganz, ganz schlimme Situationen, wo man dann musste, aber nicht wollte, gefahren bin. Ja, das ist so. Hier habe ich meine ersten unsicheren Schritte als Prediger gemacht. Mit 24 Jahren ist man da noch unsicher und bin froh, dass ich doch immer mal wieder hierher kommen darf. Freue mich über die Begegnung und die Gemeinschaft. Das ist wirklich sehr schön. Zumal an so einem Tag, das klang eben so, als ob wir schnell noch mal Schneverding reingeschoben haben in unseren Plan. Aber es war, Thomas weiß das, lange geplant. Nicht ganz so lang wie das, was wir vor uns haben. Das ist unsere Silvesterfreizeit, die ist praktisch jedes Jahr im Harz. Also für uns ist das hier ganz zentral in der Mitte zwischen zu Hause, bei uns in Dersau, in der holsteinischen Schweiz und dann dort im Harz. Passt also sehr, sehr gut an diesem Weihnachtstag. Ja, wir haben eine wunderbare Weihnachtsbotschaft. Das ist schon erstaunlich für mich auch, dass man da mit 72 Jahren das irgendwie auch ganz neu entdeckt. Wie groß und wie schön das ist, dass der ewige Gott, durch den die Welten erschaffen wurden, ein Mensch wird, so wie andere Menschen heranwächst im Leib seiner Mutter und dann nach der entsprechenden Zeit geboren wird. Und in einer solchen Einfachheit und Verletzbarkeit aufwächst, das finde ich gewaltig. Ich muss sagen, wirklich, das ist gewaltig. Wir sind ja die Geschichten von Jesus gewohnt und wir sehen ihn dann als Mensch und er war ganz Mensch, das ist auch wahr. Und dass wir gleichzeitig wissen, und er ist Gott von Ewigkeit in alle Ewigkeit, das ist immer wieder so erstaunlich. Ich möchte eigentlich nur 2 Verse lesen aus der Weihnachtsgeschichte. Die übliche Weihnachtsgeschichte steht ja in Lukas 2, nämlich den Vers 10 und 11. Und da steht, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Das ist übrigens, wann Engel Menschen begegneten, so die ganz übliche Anrede. Ja, also das, was so an Weihnachtsbildern gemalt wird von Engelchen, das ist es garantiert nicht. Das müssen wir uns wegdenken, ja, so die kleinen Figürchen, die man eigentlich streicheln möchte oder irgendwie sowas. Nein, nein, also die haben sich mächtig gefürchtet. Mit großer Furcht steht hier, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Ja, über die 3 Attribute Jesu Christi möchte ich heute sprechen. Euch ist heute der Retter geboren, Christus, der Herr. Das ist er. Das zeichnet eigentlich das gesamte Bild Jesu. Er ist Retter, er ist Christus und er ist Herr. Wenn wir das verstehen, ich denke, wenn wir beim ersten anfangen, wir haben eigentlich in der Luther-Übersetzung noch das Wort Heiland. Welcher ist Christus, der Heiland? Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz altes Wort für das, was Jesus umschreibt. Die erste Übersetzung des Neuen Testaments in einer germanischen Sprache, in Gotisch, hieß der Heliand. Also der, der Heil macht. Und wenn wir das Leben Jesu anschauen, ist eigentlich ein sehr großer Teil, das den Menschen einfach demonstriert, also das, was kaputt ist, das, was schlimm ist, das, was Not bereitet, das, was Angst macht, er macht es heil. Er macht es heil. Vielleicht haben wir das bemerkt bei den Bildern, die, wie das heute bei Clips ist, die huschen so schnell durch, dass man wirklich gut aufpassen muss. Schon ist das Nächste da. Der Kranke am Teich Bethesda, 38 Jahre lang, hat er da gewartet, um heil zu werden. Das war so ein heilbringender Teich und keine Chance für ihn. Er konnte nicht gesund werden, 38 Jahre. Dann kommt Jesus und der macht ihn heil, in einem Augenblick, mit einem Satz. Und er konnte als gesunder Mensch nach Hause gehen. Das ist der Heiland, der Menschen heil macht. Oder der andere, ich meinte das so zu erkennen, der Aussätzige, den niemand anrühren durfte, der war automatisch unrein. Er war ausgestoßen aus der menschlichen Gesellschaft, war auch ausgestoßen aus der Gemeinschaft der Gemeinde Israel, durfte nicht in den Tempel kommen, er war unrein. Und das war sicherlich auch ein Zeichen für etwas sehr viel Schlimmeres als Aussatz, aber es war schlimm genug. Zu einem baldigen Tod war er verurteilt und Jesus rührt ihn an. Es gab andere Kranke, die hat er nicht angerührt. Da ist er nicht mal hingekommen. Ich denke mal so an diesen römischen Hauptmann, der zu Jesus sagen ließ, komm nicht in mein Haus, ich bin das nicht wert. Er war ja ein Heide, ne? Ich bin das nicht wert. Und wenn du nur ein Wort sagst, dann passiert's. Und Jesus hat nur ein Wort gesagt. Und dann natürlich hinterher eine Rede, die muss seine Volksgenossen, die Israeliten, sehr erschüttert haben. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Dass einer sagt, komm nicht her, um ihn zu berühren und alles gut zu machen. Sagt nur ein Wort, das reicht aus. Aber bei dem Mann, bei dem Aussätzigen, den rührt er an, den keiner anrühren durfte, ohne unrein zu werden. Jesus konnte nicht unrein werden. Er hatte ansteckende Gesundheit. Er hat Menschen heil gemacht. Ob da einer durchs Dach heruntergelassen wurde und er sagte, steh auf, nimm dein Bett, geh nach Hause. Und die Menschen lobten und priesen Gott. Sie waren überwältigt von dem, der alles heil macht. Er ist übrigens heute noch derselbe. Auch heute heilt er Menschen. Das tun auch Ärzte. Aber im Glauben kann man das annehmen, dass Jesus das auch tut. Und er hat es vielfach, vielfach bewiesen. Übrigens gibt es ja nicht nur Krankheit, die uns Not macht. Es gibt so viele Dinge. Und Jesus sagt, bittet und euch wird gegeben. Darf man nicht falsch verstehen. Da muss man nicht denken, also ich kann bitten, was ich will. Und dann wird es automatisch sofort passieren. Es liegt in seiner Macht. Jeder Bittende, sagt er, empfängt. Aber Menschen, die bitten, die zu ihm kommen in dem Wissen, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Die erfahren den Heiland in allen möglichen Lebenssituationen, wo sie als Menschen an ihre Grenzen kommen. Und das wissen wir alle. Wir sind öfters an unseren Grenzen, wo wir gerne ganz, ganz viel mehr machen und viel besser machen möchten, können es nicht. Wir sind Menschen. Das heißt also von Adam und Eva an Menschen, die ja in diesen Grenzen leben, ohne die ganze Macht Gottes. Das ist unser Problem. Und Jesus ist gekommen als Heiland, um Menschen heil zu machen. In vieler Weise nehmen wir das in Anspruch. Aber er ist auch der Retter im eigentlichen Sinne. Denn ja, wer gerettet wird, ist verloren. Ne? Das ist die Definition von Retter. Ein Retter ist einer, der vielleicht in dieser Jahreszeit in den Fluss springt, in den einer reingefallen ist, der nach wenigen Minuten auf Sicherheit tot ist und ihn da rausholt. Das ist ein Retter. Ja? Der andere ist verloren. Wir sind von Natur aus verloren. Das ist das, was der Mensch wissen muss. Das wissen die meisten Menschen nicht oder sie wollen es nicht wissen. Sie müssten es merken an ihrem eigenen Leben, dass die Sünde sie hat. Also nicht umgekehrt, wir tun manchmal Sünde, sondern die Sünde hat uns. Wir sind Sünder, ehe wir die erste Sünde getan haben. Und das ist schlimm. Und irgendwann merken es ja Menschen. Nicht? Ich denke da so an den Zachäus. Der hatte sonst keine Probleme. Der Mann war reich. Doch, er hatte auch Probleme. Er war nicht gerade angesehen. Zöllner und Sünder, das waren eigentlich so das Gleiche. Warum? Nicht nur, weil sie mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeiteten, sondern auch, weil sie systematisch und berufsmäßig die Menschen um ihr Geld betrogen. Sich einfach nahmen, was sie nehmen konnten, weil sie die Macht hatten, aber auf Dauer und bei jedem Einzelnen immer wieder mehr nehmen, als sie eigentlich rechtens bekommen sollten. Das wussten die Menschen und das wusste Zachäus auch. Und irgendwie muss er ja mit seinem Leben nicht zufrieden gewesen sein, denn er wollte Jesus sehen. Wer das wohl ist? Und gibt alle seine Ehre dran, steigt auf einen Baum und Jesus sagt zu ihm, komm schnell runter. Ich muss heute bei dir einkehren. Das war der Retter. Das war seine Rettung. Wir fragen natürlich, weil wir neugierig sind, was ist da passiert in dem Hause Zachäus? Wir wissen das nicht. Ne? Wir haben so unsere Vorstellung, wie einer sich bekehrt. Das heißt also umkehrt von seinem verderblichen Weg. Wir haben so unsere Vorstellung. Aber wir wissen richtig eigentlich nur eins. Jesus war drinnen bei ihm. Und als Jesus gehen wollte, da sagt der Zachäus, ich gebe die Hälfte meiner Güter den Armen. Und wen ich betrogen habe und wo ich meinen Betrug irgendwie wieder gut machen kann, dem erstatte ich vierfach. Das war so im Gesetz vorgeschrieben. Also der brachte sein ganzes Leben in Ordnung, der war gerettet. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Sagt Jesus, oder die Frau, es bewegt mich immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese, wenn ich an sie denke, diese Frau, die in das Haus des Pharisäers ging, es war nicht einfach für sie, die wusste genau, wie er über sie denkt, denn sie war eine Sünderin und die sich zu den Füßen Jesu hinwarf und überwältigt war von der Tatsache, dass er sie nicht wegstieß, die Menschen stießen sie weg. Wir wissen nicht, was für eine Sünde, können uns das vorstellen. Frauen hatten wenig Macht in der damaligen Zeit, konnten ja eigentlich nur an einer Stelle richtig abgleiten. So. Und weint über seinen Füßen, sie trocknet mit ihren Haaren, sie küsst und mit Salbe salbt. Und wir können uns vorstellen, was die Leute gedacht haben, wie unmöglich dieses Verhalten war. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin in Frieden. Das ist Rettung. Das ist wirkliche Rettung. So viele Menschen hat Jesus gerettet. Und zwar mitten aus ihrer Sünde raus. Ich denke an die Ehebrecherin. Sie war kurz davor, gesteinigt zu werden. Und Jesus rettet sie, indem er den Steinigern sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und sagt zu ihr, geh hin, sündige hinfort, nicht mehr. Das ist Rettung. Denken auch an die Jünger. Da waren schon ein paar schwierige Typen dabei. Nicht? Wir lernen sie also im Lauf des Evangeliums kennen, diese Jünger. Und Jesus beruft sich diese Leute mit all ihren Problemen und macht etwas aus ihnen, was ich finde einmalig ist. Also bis zu diesem Zeitpunkt hat es das nicht gegeben. Menschen, die in solcher Kraft Gottes durch die Lande ziehen und Jesus verherrlichen und vielen, vielen, vielen Menschen die Rettung vermitteln. Also wir könnten weiter fortfahren. Jesus ist der Retter. Das heißt, da an der Stelle, wo wir unsere Sünde erkennen, brauchen wir nicht mehr als nur zu Jesus kommen. Und das meine ich in vollem Ernst, für jeden Einzelnen. Ob er das zum allerersten Mal hört oder ob er das schon seit einem halben Jahrhundert weiß. Denn das ist etwas, was wir ganz leicht wieder vergessen. Wo wir irgendwie alle so von Natur aus gepolt sind. Entschuldigt, wenn ich das so sage, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Du musst das irgendwie in Ordnung bringen. Du kannst es nicht. Nur Jesus kann es. Langjährigen Christen, sagt der ganz alte Apostel Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Wie kommt der Johannes darauf, dass die das brauchen? Weil er den Menschen kennt, weil er weiß, Mensch sündigt. Auch wenn er es besser weiß, auch wenn er sich schon einmal vor langer Zeit vielleicht für genau das Gegenteil entschieden hat. Er ist Mensch, er bleibt Mensch. Sünde gehört zum Leben des Menschen dazu. Das heißt ja nicht, dass wir sie leicht nehmen sollen und sagen, macht ja nichts. Nein, er sagt, du kannst, wenn du das erkannt hast, jederzeit mit der Treue Gottes rechnen, der einen Retter gesandt hat. Und dieser Retter vergibt so gern. Wir brauchen nichts als Jesus, um Rettung zu erfahren. Und das meine ich auch für jede einzelne Situation, in der wir merken, wer Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Sie hat Macht. Sie gewinnt immer wieder Macht über Menschen, die sich ihr hingeben. Das ist so wunderbar. Er ist der Retter und der Heiland. Dann sagt aber auch der Engel Christus. Gibt auch Bibelübersetzungen, die das mal rückübersetzen, vom Griechischen ins Hebräische. Und die schreiben dann Messias. Das ist dasselbe. Der Gesalbte. Messias heißt der Gesalbte. Und wie lange hat Gottes Volk auf den Gesalbten gewartet, den Messias? Ja, wenn, weiß nicht, ob ihr in den Propheten lest, das ist keine leichte Literatur, man muss sich zurückversetzen, um weit über 2000, manchmal fast 3000 Jahre, die Situation des Volkes Israel damals und ein bisschen sehen, wie die sind. Wir idealisieren das alles ja ganz gerne und wir merken, wenn wir die Bibel lesen, also richtig mit offenen Augen lesen, dann merken wir, die sind so oft immer wieder abgeglitten. Bei denen gab es wenig Höhen und viele Täler, tiefe Täler. Ein Volk, das sehr viel versagt hat. Und darum haben die Propheten ihnen nicht nur Gericht verkündigt, sondern auch zukünftiges Heil. So ganz einfach. Jahrhunderte übersprungen und gesagt, es kommt einer. Es kommt einer. Ich lese jetzt mal aus Jesaja 61. Das ist so wunderbar. Jesaja hat fast 700 Jahre vor Weihnachten gelebt. Und er sagt, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions ihren Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich verherrlicht. Das für ein Volk, das wirklich da niederlag, nicht nur innerlich, auch äußerlich. Damals waren die Assyrer im Land, die haben gerade mal noch so, ja, wie er es in Kapitel 1 sagt, Jerusalem, Zion, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld. Ja, da war so gut wie nichts mehr. Es war eigentlich alles am Ende und kaputt. Und er sagt, der Messias kommt. Keine Sorge, es wird sich alles ändern in diesem Volk. Gott hat seine Pläne. Und wenn wir die Geschichte sehen, dann verstehen wir, was das ist. Also ein Gott, der für den 1000 Jahre wie ein Tag sind, der von Anfang bis Ende der Weltgeschichte alles übersieht in einem Moment, für den nichts, aber auch wirklich gar nichts unerwartet kommt. Ja, da denken wir an die Botschaft an die Schlange. So, der wird kommen, der dir den Kopf zertritt. Das war ganz am Anfang bei den ersten Menschen. Oder wir denken an Abraham. Deine Nachkommen werden später wird gesagt, dein Nachkomme an einer anderen Stelle, in dem werden alle Völker gesegnet werden. Ja, wer das wohl ist? In dem alle Völker gesegnet werden, der Nachkomme Abrahams. Wir wissen das. Oder es dem David gesagt wird, dass sein Nachkomme ein König sein wird in Ewigkeit. Ja, Salomo war ein großer König, ohne Frage, aber das nicht. Das war der Gesalbte, auf den das Volk Israel wartet. Oder die genauen Voraussagen. Zum Beispiel eben bei Jesaja, eine Jungfrau wird schwanger werden, Jesaja 7, und einen Sohn gebären. Und er hat den Namen Immanuel. Nun, wir wissen, er ist Jehoshua genannt worden, also auf Griechisch jetzt dann Jesus. Aber Emmanuel heißt eben Gott mit uns. Und da muss man nur einen Augenblick drüber nachdenken. Dann muss man sagen, ja, alles, was vorher gewesen ist, das war auch Handeln Gottes, zweifelslos. Aber Gott mit uns, Gott unter uns, das ist unglaublich stark. Oder dass Micha sagt, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist, unter den Städten Judas, aus dir wird mir der kommen, der über das Haus Israel der Herr sei. So ganz genaue Voraussagen. Und das bedeutet eben Christus auch. Gott hat einen Plan über die ganze Weltgeschichte. Einen Plan der Güte und der Wahrheit. Und er hält sein Wort. Und was er vor Jahrtausenden gesagt hat, das trifft ein. Wir können absolutes Vertrauen haben, wenn er etwas sagt, dann ist das 100% richtig und ein bisschen daneben ist daneben. Und wir können auf sein Wort, das er gesagt hat, dass er uns auch durch seine, ja, jetzt sage ich mal, Christusse, wenn ich das so sagen darf, seine Gesalbten, denn sie waren Gott gesalbt, also Geist gesalbt, diese Botschaft gesagt, damit wir 100% darauf vertrauen und nicht ein bisschen daneben oder ein bisschen locker nehmen und sagen, naja, vielleicht oder so. Das ist die 100%ige Wahrheit. Das predigt uns Christus, der Gesalbte. Sein Wort, auf das man sich vollständig verlassen kann. Und das heißt ja eben auch, was heißt das jetzt? Christus, der Gesalbte. Priester wurden gesalbt, weil sie ohne diese Salbung den Dienst nicht tun konnten. Die konnten nach ihrem Gutdünken vielleicht dies oder jenes machen, aber in der Vollmacht Gottes das tun, was Gott das Anliegen war. Das war damals eben dieses Volk, das im Herzen noch fern von Gott war, immer wieder in die Nähe Gottes zu bringen. Und im Auftrag Gottes, so nach seinem Plan, ich sage jetzt mal, wie wir es jetzt ja wissen, vorläufigen Plan, um das vorzubereiten, was denn durch den Christus endgültig richtig werden sollte, aber nach dem vorläufigen Plan immer wieder Versöhnung zu schaffen. Das war so zum Beispiel der große Versöhnungstag einmal im Jahr, wo der hohe Priester dann hineinging in die Gegenwart Gottes mit dem Blut eines Opfertiers, gesalbt, um das Volk, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Das war Aufgabe des Priesters. Könige wurden gesalbt, weil auch die Aufgabe des Königs keine Aufgabe ist, die man ohne Gottes Segen wirklich gut tun konnte. Merken wir heute, nicht? Das gibt da so einige Könige in der Welt, wo man als Außenstehender, ich sag mal als Außenstehender, den Kopf schüttelt und sagt, wie ist so etwas nur möglich? Das kann doch gar nicht wahr sein. Besonders in dieser unserer Zeit. Aber das hat es immer gegeben. Und hier ist einer, der in vollkommener Weise den Willen des Vaters tut. Er hat das gesagt. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, nur was er den Vater tun sieht. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des Vaters und sein Werk vollende. Und das hat er in vollkommener Weise getan. Das heißt, da war kein Mangel dabei. Da war kein Ausfall, jede Versuchung hat er bestanden und in jeder Situation immer das getan, was Gott, der Vater, wollte. Und das in der Kraft des Geistes. Und diese Kraft war es, die die Menschen zu Jesus gezogen hat in Massen. Und diese Kraft war es, die auch Einzelne dazu bewegt hat, ihr ganzes bisheriges Leben aufzugeben und ein vollständig neues Leben anzufangen. So wie Paulus das später sagt. Was mir früher Gewinn war, das betrachte ich als Schaden. Warum? Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Weil er das auch erkannt hatte, trotz aller Feindschaft, die er vorher hatte, erkannt hatte, er ist der Gesalbte, der von Gott autorisierte und bevollmächtigte Sohn des Vaters. Und ohne ihn ist mein Leben sinnlos und vergebens gelebt. Das ist der Christus, von Gott bevollmächtigt. Alles, was er getan hat, war das perfekte Werk Gottes. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das ist so eigentlich unfassbar für mich, dass er dann so gegen Ende seines irdischen Lebens sagt, und das gebe ich weiter an euch. Auch ihr sollt vom Heiligen Geist erfüllt und bevollmächtigt werden. Auch ihr sollt Abbilder des lebendigen Gottes sein in dieser Welt. Ja, das hat er gesagt und das macht er auch. Lest das mal aus 2. Korinther 3. Ich muss im Moment mal gerade aufschlagen. Da sagt er, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Gesalbt. Nicht aufgrund irgendwelcher Werke, die wir getan hätten, weil wir es verdient hätten oder so, sondern ganz einfach, weil er es will. Weil er von Anfang der Schöpfung wollte, dass Menschen Gott darstellen in dieser Welt. Und dieses Werk hat er durch seinen Sohn Jesus so vollkommen erfüllt, dass Menschen, die Jesus vertrauen, die an ihn glauben, auch Abbilder Gottes in dieser Welt, Gesalbte des Vaters. Ihr seid ein königliches Priestertum, sagt Petrus. Ja? Muss uns bewusst sein, was das heißt. Gesalbte Gottes des Vaters. Menschen, die in der Vollmacht, im Auftrag und in der Vollmacht Gottes das tun, was er möchte in dieser Welt. Was für ein Vorrecht. Ja, der Christus. Und er ist der Herr. Nun, das Wesentliche über den Herrn, das haben wir ja ganz am Anfang dieser Versammlung gehört. Ne? Johannes 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und wie sagt er dann? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, der im Anfang war, ehe alles, was wir hier sehen, mit dem wir leben, was unsere Lebensgrundlage ist, was für uns so selbstverständlich alltäglich ist, nichts von dem war da. Gar nichts. Aber er war da. Und durch ihn ist das alles geworden. Er ist der Herr, der von Ewigkeit ist. Vergessen wir auch manchmal, welch eine gewaltige Macht dieser, der sich so erniedrigt hat, der es nicht festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich entäußerte und wie ein Mensch wurde. Entäußern heißt, alles abgelegt, was er hatte. Dieses Kind, dessen Leben menschlich gesehen, in seinen ersten Lebensmonaten sogar bedroht war vom Tod. Ja, Herodes konnte nichts gegen Gott, das ist klar. Aber trotzdem, ja, rein menschlich gesehen, muss man sagen, also so etwas Verletzbares. Und das ist der, durch den die ganze Welt erhalten wurde bis dahin und auch erhalten wird heute. Ohne den kein Leben ist, denn er ist das Leben. Das hat er oft genug gesagt. Der wahre Gott von Ewigkeit ist da in einer Krippe, wird Mensch, wächst auf als Kind, als Jugendlicher und zeigt dann sein wahres Wesen. Immer mit dem Hintergrund, dass er der Herr ist. Über die guten Taten, die Jesus getan hat, hat sich keiner aufgeregt. Aber darüber, dass er sagte, ohne mich habt ihr kein Leben in euch. Dass er sagte, ich bin das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ohne mich. Darüber haben sich die Menschen aufgeregt. Und das kann ich in gewisser Weise auch verstehen. Jeder Mensch versucht, sich sein Leben aufzubauen. Und damals war es so, wie soll ich das sagen, also eigentlich das Allerhöchste, wie die ganz Frommen, die eben sagten, ich baue meine Gerechtigkeit so, dass Gott sie anerkennen muss. Anerkennen muss. Alles aufgeben und sagen, nein, ohne dich bin ich tot in Ewigkeit. Er ist der Herr. Das ist das, was uns Menschen sehr, sehr schwer fällt, das anzuerkennen, ohne ihn absolut nichts, gar nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat er gesagt. Gar nichts. Er ist der Herr. das ist schon immer so gewesen. Menschen sehen das natürlich nicht. Ne? Sie haben eine sehr begrenzte Sicht. Das ist schon immer so gewesen, dass er wahrer Gott von Ewigkeit war, aber auch in Ewigkeit. Und er hat das sehr deutlich gesagt, sagte, der Vater richtet niemand. Alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. Der Sohn wird sie alle auferwecken und dann werden sie kommen zur Auferstehung des Lebens, die Gutes tun, und zur Auferstehung des Gerichtes, die Böses tun. Ich muss das nochmal lesen, ob ich jetzt die Wahrheit gesagt habe. Johannes 5. Die da Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Er ist der Herr auch in dem Sinne. Das weist über sein irdisches Leben natürlich hinaus. Und er hat das ganz klar gesagt. Eines Tages wird er kommen, und zwar anders als damals an Weihnachten. Das war ja nun im Grunde verborgen vor den Augen der meisten Menschen. Nach und nach haben einige ihn gesehen und erkannt. Aber das wird sein wie der Blitz vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist, sagt Jesus. So wird das Kommen des Menschensohns sein. Die sehen ihn alle in einem Augenblick. Und es werden heulen, sagt er, es werden heulen die Geschlechter der Erde. Und damit meint er die Massen der Menschen. Und damit meint er die Völker der Heiden, die nicht an ihn glauben, die nicht aufgenommen haben als ihren Erretter. So wird es sein. Er ist der Herr. Wir lesen 2. Korinther, Kapitel 5. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Das ist das Kernprinzip. Wobei wir wissen, das Wunderbare ist, das Böse darf durch das Opfer Jesu am Kreuz. Das kann man am Weihnachten auch nicht ganz verschweigen oder verstecken, nicht? Das liegen ja nicht viele Jahre dazwischen. Ein vollkommenes Leben, das er gelebt hat. Und dann am Kreuz hat er sein Leben gegeben für die Schuld der Menschen. Wie wunderbar, dass man sagen kann, dementsprechend, was ich getan habe, weil ich an Jesus glaube, er hat es gesühnt. Und ich darf Vergebung haben, obwohl ich mit meinem Guten, was ich getan habe, nicht ausreiche für eine ewige Herrlichkeit, aber er hat sie mir erworben. Was für ein gewaltiges Vorrecht. Aber wir müssen uns sicher sein und ganz klar für uns, für unsere Kinder, für unsere Eltern, für unsere Verwandten, für unsere Bekannten, für unsere Nachbarn, für unsere Kollegen, daran, an Jesus entscheidet sich alles. Wer in dieser individualistischen Zeit sagt, ja, das also, was ich glaube und was meine Lebensgrundlage ist, das bestimme ich, das darf der schon tun. Aber eines Tages wird er nicht mehr dürfen. Er wird auch nicht mehr können, weil nur Jesus dann noch entscheidet. Er sitzt auf dem Thron, auf dem Richterstuhl. Und er wird entscheiden, wer zur Auferstehung des Lebens und wer zur Auferstehung des Gerichtes geht. Das müssen Sie eigentlich wissen. Er ist Christus, der Herr. Und indem er das sagt, der Engel, zu den Hirten, das war nun der letzte Antrieb, dass sie auch da wirklich hingegangen sind nach Bethlehem und sich das angeschaut haben, weil sie wussten, Gottes Messias, der Gesandte, der Gesalbte, der ist der Herr, an dem sich alles entscheidet. Keiner kommt an ihm vorbei. Jeder muss eines Tages vor ihm offenbar werden. Denken wir mal daran, wenn wir jetzt so in diesen Tagen Weihnachten und alles, was dranhängt, so begeistert sind über ja, dieses kleine Kind, das Gott ist, das sich so weit erniedrigt. Aber die Zeit wird kommen, wo er als Herr erscheint. Das hat Jesus nie versteckt oder verleugnet. Er hat es immer gesagt, dass er der Herr ist. Auch wenn er gesagt hat, das Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das ist heute, das ist jetzt. Er ist der, der dient, der uns dient in vieler Weise. Eines Tages wird er herrschen. Dann ist die Zeit des Dienens vorbei in dem Sinne. Er wird herrschen und das wird für die, die zu ihm gehören, große Freude sein. Mir ist es vor kurzem mal aufgefallen, dass Jesus zweimal etwas sagt, was sich zu widersprechen scheint. Er sagt, wie ist das, wenn du Knecht bist bei einem Herrn, wenn du deinen Dienst auf dem Feld getan hast, verschwitzt und müde, kaputt nach Hause kommt, sagt der Herr, dann komm, setz dich hier, das Essen ist fertig. Mm-mm. Er wird sich hinsetzen und wird sagen, jetzt dienst du mir und wenn ich gegessen habe, dann bist du dran. Ich glaube, dass Jesus das ganz bewusst sagt und er meint dieses Leben hier und jetzt. Wir sind seine Diener. Aber das Wunderbare ist, dass er an einer anderen Stelle genau das Gegenteil sagt. Nämlich dann, wenn die, die nicht vor verschlossener Tür sind, stehen, sondern hineingebeten werden in den, ja, in den Hochzeitssaal, ja, wo die Braut mit dem Bräutigam vereint wird. Wenn die da hineingebeten werden, ich sage euch, sagt er, er wird sich schürzen und ihnen zu Tisch dienen. Das ist ein merkwürdiger Gegensatz, ne? Jetzt sind wir dran mit ihm. Dann dient er denen, die ihn lieben. Denen, die ihr Leben ihm gegeben haben. Er ist der Herr. Ihm gehört es rechtmäßig, unser Leben. Er hat einen Anspruch drauf. Wie wunderbar, dass er sich so weit erniedrigt hat, um uns das so, so leicht zu machen. Ich finde, er hat es uns sehr leicht gemacht. Und dafür sind wir ihm dankschuldig, unser ganzes Leben.